Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Zither, Harfe, Jodeln. Da denkt man an bayerische Volksmusik. Die gleichen Instrumente und Gesangstechniken gibt es aber auch in der zentralafrikanischen Musik. In Europa sieht man den meisten Personen an, wo sie arbeiten oder was sie gerade vorhaben. Je nachdem, ob sie in Disco-Outfit, Anzug, Handwerkerkluft oder Freizeitkleidung aus dem Haus gehen. In Zentralafrika hört man an den Gesängen, ob jemand zum Fischen, zum Jagen oder zum Honigsammeln geht. Je nach Vorhaben stimmt man ein entsprechendes Lied an. Mit diesem Gesang ziehen die Männer in den Wald, um die in den Bäumen versteckten Bienenstöcke aufzusuchen. Mit ihren Gesängen, mit ihrer Musik, gespielt auf Harfe, Zither, Xylophon, Mundbogen oder Trommeln, stellen die Menschen in den noch traditionell geprägten Regionen Zentralafrikas Beziehungen her, nehmen Kontakt auf zu den Göttern der Jagd, zu den Toten oder Wassergeistern oder auch untereinander. Wir grüßen Frankfurt und euch alle. Mehr als ein Unterhaltungs- oder Tanzinstrument ist auch die sprechende Trommel. Bestimmte Schläge in bestimmten Tonhöhen bilden Sprechsilben ab. Und hierbei werden nicht nur einfache Formeln wie Guten Tag oder Komm her getrommelt, sondern poetische Sätze und Verse. Einfache Worte und Sätze werden verblümt ausgedrückt. Wir grüßen Sie alle, alle, alle, alle. Der Musikethnologe Rudolf Brandl untersuchte die Trommelsprache in der Republik Kongo bei den Lokele und Batetela. Die poetische Natur dieser Trommelbotschaften und ihre Beziehung zu den Tonhöhen der Sprache zeigen sich an folgenden Umschreibungen. Um das Dorfoberhaupt zu bezeichnen, umschreibt die Trommel die Person als Termitenhügel, über den kein Tier stolpern kann. Ein Vater, der sich gerade im Wald aufhält, wird von der Geburt seines Kindes mit folgenden Trommelsilben unterrichtet. Beruhige dich. Dein Kind hat sich entschlossen, nicht im dunklen Bauch seiner Mutter zu verbleiben. Allzu gern wird bei uns von Buschtrommeln gesprochen, wenn man eine einfache oder primitive Art der Kommunikation beschreiben will. Aber die komplizierte und poetische Trommelsprache ist alles andere als primitiv. Genauso wie auch die musikalischen Strukturen der Xylophone, die möglicherweise beim ersten Zuhören als verworren erscheinen. Selbst Wissenschaftlern gelingt es oft nicht, das Geflecht der Klänge zu analysieren, zu entwirren. Wer singt hier welche Stimme? Nach welchem System? Gibt es überhaupt ein System? Oder singen alle wild durcheinander? Die Sänger selbst leben in diesem Muster und hinterfragen es nicht, obwohl jeder Stimme eine ganz präzise Rolle zukommt. Dem kongolesischen Musikwissenschaftler Sorel Eta, der selbst viele Jahre bei den Aka-Pygmäen verbrachte, gelang die Analyse. Mit einigen Sängern und Gewehrsleuten bereiste er im Sommer 2016 Europa. Unter anderem, um auf die Kunst der früher so benannten Wilden aufmerksam zu machen. Keta, vous avez vu, c'est elle qui a commencé la chanson, hein? Tomba Boudi. Keta, vous êtes Keta? Vous avez vu, elle a commencé, après, les autres ont répondu. Donc, eine Frau beginnt, die Nachbarin singt den Alt. Die anderen Frauen antworten. Nach und nach kommen alle dazu, einschließlich der Trommeln. Die Person, die beginnt, nennt man Nzamba. Die gibt das Thema vor. Die anderen nennt man Bakamushi. Das ist der Chor. Ceux qui l'accompagnent, on les appelle Bakamushi. C'est un peu comme vous dites le chœur. Oba! pas comme nous les chrétiens, hein, mais ils savent qu'il y a un être supérieur qui existe, que nous appelons en français Dieu, hein, en anglais God, et en leur langue, ils l'appellent Kumba. Sie kennen ein höchstes Wesen, das nennen sie Kumba. Der Wald wird von Geistern bevölkert. Die Geister sind immateriell. Sie können sie aber materialisieren in Form von Masken. In ihrer Sprache nennt man einen Geist Mokanji oder Molimo. In ihrer Sprache ein Esprit, ils appellent ça Mokanji. On peut aussi l'appeler Molimo. Die Jodler stehen in engem Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme zu den Geistern, die im Leben der Pygmäen eine große Rolle spielen. Um die Zusammenhänge der Klänge und Gefühle, das Denken der Pygmäen zu verstehen, verbrachte der Musiker und Arzt Uwe Maas zusammen mit seiner Frau, der Psychotherapeutin Süster Strubelt, einige Monate in einem Dorf nahe dem Albert-Schweizer Ort Lambarene. Das Paar ließ sich im Erwachsenenalter initiieren. Sie unterzogen sich der Zeremonie, in der nach traditionellem Glauben das Kind in der Person stirbt und ein Erwachsener geboren wird. Die Musik spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Musik, die im Gabun bei Initiation gespielt wird, hat eine ganz bestimmte Struktur. Uns erscheint ja afrikanische Musik manchmal so spontan. Eigentlich ist es das genaue Gegenteil, nämlich sie ist ganz, ganz straff mathematisch durchstrukturiert. Und zwar ist es so, dass in unseren Begriffen ausgedrückt ein Zweierrhythmus, ein gerader Rhythmus, ein Marschrhythmus und ein Dreierrhythmus, ein ungerader Rhythmus, ein Walzerrhythmus immer parallel zueinander ablaufen. Und die Geister werden gerufen in dem Moment, wo aus einem geraden Rhythmus plötzlich der ungerade Rhythmus betont wird. Dieser Dreierrhythmus ist derjenige, der die Geister ruft. Die Frau sitzt auf einem Hocker und hat selbst auch eine Rassel in der Hand. Und vorher schlägt sie den geraden Rhythmus mit der Rassel. Und ihr ganzer Körper lebt diesen geraden Rhythmus. Und in dem Moment, wo jemand nah an ihrem Ohr mit einem scharfen Instrument, das ist zum Beispiel eine Glocke oder das sind hochklingende Hölzer, die aneinander geschlagen werden, oder es ist auch Klatschen direkt am Ohr, wo jemand nah an ihrem Ohr diesen Dreierrhythmus schlägt, sieht man eine abrupte Veränderung. Das geht von einer auf die andere Sekunde, wo die Beine anfangen zu zucken, die Bewegungen sehr schnell werden und ruckartig, zahnradartig werden. Und das Zeichen, dass sie definitiv in Trance gefallen ist, ist, dass sie von diesem Hocker runterfällt. Und dann verbleibt sie noch etwas in diesem Zustand. Sie wird von den Frauen mit Klatschen und Rasseln begleitet. Und in diesem Moment setzen die Musikinstrumente auch aus. Es gibt zwei verschiedene Instrumente für die Männer- und die Fraueninitiation. Das Instrument für die Männerinitiation, das ist der sogenannte Mundbogen. Das ist eigentlich ein normaler Jagdbogen. Der wird quer vor den Mund gehalten, so dass die Bogensehne zwischen den Lippen des halb geöffneten Mundes langläuft. Und dann wird die Sehne dieses Bogens mit einem Stöckchen angeschlagen, das eigentlich der alte Jagdpfeil ist, so dass die Bogensehne vibriert. Und im Mund, im halb geöffneten Mund, durch den die Saite durchläuft, werden aus diesem Grundton, den die Bogensehne macht, Obertöne herausgefiltert, sodass man einerseits den dunklen Ton der Bogensehne hört, im Rhythmus des schlagenden Stöckchens, und gleichzeitig Obertöne, die im Mund entstehen, wie beim Obertongesang. Es wird bei der Mundbogenmusik der Zweier, also der Marschrhythmus, und der Dreier, der Walzerrhythmus, immer abgewechselt, sodass da Dualitäten entstehen zwischen zwei verschiedenen Rhythmen und zwischen zwei verschiedenen Akkorden. Und diese Dualitäten wiederum spielen in den Texten, die zu diesem Mundbogen gesungen werden, eine ganz große Rolle. Dualitäten wie Tag und Nacht und Tod und Leben und Regen und Trockenheit. Für uns Polaritäten, die unvereinbar erscheinen. In Wirklichkeit sind es Kreisläufe. Insofern hat diese Musik eine Lehrfunktion. Jetzt ist sie aber gleichzeitig ja noch tonal aufgebaut aus diesem Grundton und diesen Obertönen. Und da sagt man, dass der Grundton die Stimme von dieser Welt ist, während die im Mund gebildeten Obertöne die Stimme des Schöpfergottes sind. Sodass man eigentlich eine Dualität auf drei Ebenen hat. Man hat die Dualität in der Rhythmik, man hat die Dualität in der Harmonik und man hat die Dualität auf der spirituellen Ebene. Nichts ist zufällig in der traditionellen Musik Zentralafrikas. Sie bildet einen wichtigen Bestandteil des täglichen Lebens, reguliert das Arbeitsleben, die Gesellschaft, die Familie. Sogar die Klänge, die wir in Europa als Störgeräusche empfinden, haben einen tieferen Sinn. Wir haben ja in der europäischen Musik uns hin zu immer, wie wir sagen würde, reineren Klängen entwickelt. Eine Geige, eine Querflöte, ein Klavier haben einen sehr reinen Klang. Im Grunde ist das Ideal fast so ein Sinuston, wie es ein Computer produzieren würde. Die nicht-europäischen Musikinstrumente, die wir als primitiv bezeichnen würden, haben ja als Charakteristikum, dass sie nicht solche reinen Klänge produzieren. Da schnarcht was bei den Saiteninstrumenten, da rauscht was bei den Blasinstrumenten, da scheppert was bei den Schlaginstrumenten. Und wir würden vielleicht denken, dass die es eben nicht so genau nehmen oder dass das eben ein bisschen primitive Völker sind und dass das Naturmaterialien sind, aus denen die Dinge hergestellt sind. Aber das stimmt nicht, weil man einen Riesenaufwand unternimmt, um dieses Schnarren zu produzieren. Auf die Mbiras in Simbabwe werden Kronkorken draufgenagelt, die schnarren, sodass bei jedem Ton ein spezifisches Schnarren entsteht. Das Schnarren beim C ist anders als beim D, ist anders als beim E, ist anders als beim F. Jeder Ton hat sein eigenes Schnarren. Und damit wird dieser Ton wirklich zu einem echten Individuum. Vor einigen Jahrhunderten hatte man auch in Europa das gleiche Bedürfnis, jedem Ton ein zusätzliches Geräusch zu verpassen. Schnarren wurden bei Drehleiern speziell konstruiert. Und auch das Engelsinstrument, die Harfe, schnarrte und schepperte, dass es für unsere heutigen Ohren unerträglich wäre. Das Schnarren vertreibt die bösen Geister, erklärten es die alten Musiker. Die Individualisierung der Instrumente hat, zumindest in Gabun, wo sich Uwe Maas viele Monate lang aufhielt, noch einen anderen Zweck. Die gabunische Harfe hat 8 Saiten. Diese 8 Saiten sind in 2 Moll-Akkorden gestimmt. Diese beiden Moll-Akkorde haben einen Ganzton Abstand voneinander. Und diesen verschiedenen Saiten der gabunischen Harfe werden bestimmte Mitglieder einer Familie zugeordnet. Es gibt eine Kernfamilie, Vater, Mutter, Sohn, Tochter. Und es gibt eine parallele Familie, Onkel, Tante, Neffe, Nichte. In diesen beiden Familien sind diese beiden Akkorde zugeordnet. Und durch die Verbindungen zwischen den Tönen entstehen definierte Verbindungen zwischen den Familienmitgliedern. Also der Vater hat zu seinem Neffen eine besondere Beziehung. Die Mutter hat zur Nichte eine besondere Beziehung. Die Tochter hat zur Mutter und zum Vater eine besondere Beziehung. Sodass diese Töne wirklich Individuen sind und diese Harfe eigentlich, wenn man so will, in diesem harmonischen Ausgleich zwischen den verschiedenen Rhythmen und zwischen diesen beiden Akkorden, die nämlich immer, definitionsgemäß, immer eine genau ausbalancierte Rolle spielen. In jedem Stück spielt der obere Akkord und der untere Akkord am Ende, wenn man es zusammenrechnet, ziemlich genau die gleiche Rolle. Nur wie sie gegeneinander ausbalanciert werden, das ist bei jedem Stück unterschiedlich. Und eigentlich ist es, wenn man es so betrachtet, ein familientherapeutisches Instrument. Dieses Instrument besteht aus einer Kiste, an deren Oberfläche Metallzungen angebracht sind, die mit dem Daumen zum Schwingen gebracht werden. Aus europäischer Sicht heraus hatten es die Kolonialherren des 19. Jahrhunderts Daumenklavier oder gar Kaffernklavier genannt. In Simbabwe heißt es Mbira und wird traditionell in spirituellem Zusammenhang gespielt. In der Zentralafrikanischen Republik ist es als Sensa, das Instrument, mithilfe dessen Familien nach einem Streit wieder zusammenfinden sollen. Auch die komplexen, ineinander verwobenen Rhythmen Zentralafrikas erfüllen einen gesellschaftlichen Zweck. Fällt ein Musiker oder eine Sängerin aus oder erfüllt die zugewiesene Rolle nicht vollständig, so können Musik oder Lied nicht zustande kommen. Bei Horn- oder Gesangsensembles mit relativ schneller Tonabfolge hat bisweilen eine Person nur einen Ton zu singen oder zu spielen, was größte Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfordert. Zu vergleichen etwa mit der Eimerkette, in der die Menschen früher bei Bränden die mit Wasser gefüllten Eimer über hunderte Meter von der Wasserquelle zum Brand weitergaben. Besonders deutlich ist die Rolle des Einzelnen bei Flöten- oder Hornensembles zu hören. Dabei spielen manche der Musiker Instrumente, auf denen nur ein Ton spielbar ist. Eben der, der ihnen jeweils in der Melodieabfolge zugewiesen wird. Vorstellbar ist es uns wie ein System aus menschlichen Orgelpfeifen. Dieses Hornensemble der Banda Linda aus der Zentralafrikanischen Republik tastet sich zu Beginn des Stücks vorsichtig in den Rhythmus und das Gefüge ein. Danach ergeben kurze Töne der einzelnen Musiker ein dichtes musikalisches Geflecht. Ein Musiker, der seinem Instrument lediglich einen einzigen Ton entlocken kann, in unserer Kultur hätte er kein großes Ansehen. Andererseits würde diese Musik europäischen Orchestermusikern alles abverlangen. Der eine Ton, an der falschen Stelle geblasen, würde die gesamte musikalische Konstruktion zum Einsturz bringen. Die Rolle des Einzelnen ist also weitaus wichtiger als die des Geigers am ersten Pult. Und man ist sehr viel mehr auf die Zuverlässigkeit des Vorgängers angewiesen. Diese Musik spiegelt die Gesellschaft wider. Aus Berichten weiß man, dass beispielsweise durch Emigration einzelner Dorfbewohner die Musiktradition eines Ortes ausgelöscht wird. Der Einzelne ist kaum zu ersetzen, auch wenn seine Rolle scheinbar noch so gering ist. Diese Zusammenhänge zu begreifen, fällt uns aus unserem europäischen Musikverständnis heraus schwer. Der Grund, warum die Musik Zentralafrikas lange Zeit nicht gewürdigt und als primitiv abgetan wurde. Anfang der 1980er Jahre allerdings fand die Musik der Banda Linda tatsächlich Eingang in die Konzerthäuser. Möglicherweise, weil sie den Nerv eines Komponisten traf, dem selbst durch die Nationalsozialisten die Familie und das Heimatgefühl geraubt wurden. Giorgi Ligetis Vater und Bruder wurden 1945 im KZ ermordet. Für den ungarischen Komponisten, den das rhythmische Klatschen der ungarischen Parteiveranstaltungen nach 1948 im Ohr schmerzte, war klar, er muss einen Ausweg aus diesem Rhythmus, aus dieser Scheinharmonie finden. Totalitäre Systeme mögen keine Dissonanzen, stellte er fest und begann fortan, seine Werke nach seinem eigenen Aufbau, seiner eigenen Rhythmik zu schreiben, musikalische Vorgaben und Traditionen zu meiden, bis er mit 59 Jahren auf eine Tradition stieß, die ihn faszinierte. Im Herbst 1982 machte mich ein ehemaliger Student von mir, der puerto-ricanische Komponist Roberto Sierra, auf eine Sammlung von Instrumental- und Vokalensemblemusik der Banda Linda aus der Zentralafrikanischen Republik aufmerksam, die von Srimcha Arom aufgenommen worden war. Die Schallplatte, die damals schon einige Jahre alt war, war nicht mehr im Handel erhältlich, also machte ich eine Bandaufnahme davon und fotokopierte Aroms Einleitungstext. Da ich noch nie zuvor etwas derartiges gehört hatte, hörte ich die Aufnahme mehrmals und war danach und bin es immer noch tief beeindruckt von dieser wunderbaren polyphonen und polyrhythmischen Musik mit ihrer erstaunlichen Komplexität. In der großen Nähe der musikalischen Denkweise, die sich zufällig ergab zwischen afrikanischer Polyrhythmik und meiner Kompositionsweise, habe ich dann ab 1982 begonnen, mehr und mehr Aufnahmen zu hören. Anfangs Srimcha Aroms zentralafrikanische Platten. Später las ich sehr viel über diese Techniken. Arthur Simons Buch »Musik in Afrika« wurde für mich die Bibel. So änderte sich die Breite meines Horizonts. Thank you. Auch wenn Giorgi Ligeti betont, dass ihn vor allem die Technik dieses musikalischen Gefüges faszinierte, so sei die Spekulation erlaubt, dass der Komponist den Sinn und Zweck hinter der Musik der Banda Linda intuitiv erfasste. Ein Geflecht von Klängen, das auf die Zuverlässigkeit des Nachbarn und auf ein Familien- und Gemeinschaftssystem aufbaut, die menschlichen Orgelpfeifen. Das gelang nicht jedem. Selbst Albert Schweitzer, dem im Elsass geborenen deutsch-französischen Arzt, Theologen und Musiker, schienen die menschlichen Orgelpfeifen nicht erwähnenswert. Der Friedensnobelpreisträger, der 1913 in Lambarene in Gabun ein Urwaldhospital errichtet hatte, ließ sich eine tropentaugliche Orgel bauen, auf der er in seiner Freizeit vorwiegend Werke von Johann Sebastian Bach spielte. Ob sich seine Musik jemals mit der spirituellen und gemeinschaftsbezogenen Musik der gabunischen Dorfbevölkerung mischte? Man weiß es nicht. Knapp 30 Jahre nach Schweitzers Tod, im Jahr 1993, begaben sich aber zwei Musiker auf eine Gedankenreise. Wie könnte eine Melange zwischen Bantu und Bach damals geklungen haben? Der Franzose Hugues de Courson und der Gabuner Pierre Akendenge wollten die von ihnen kreierte Mischung als Hommage an den wohltätigen und genialen Friedensnobelpreisträger verstanden wissen. Jodeln für Honig und heilende Geister. Über Musik in Zentralafrika berichtete Ulrike Zöller. Es sprachen Laura Mehr, Friedrich Schloffer und Michael Atzinger. Ton und Technik Fabian Zweck. Redaktion und Regie Petra Herrmann. Das war ein Podcast von Radio Wissen.